System des Herrn und kämpft für sich allein und seine Löhne. Allen gehört doch gar nichts oder alles, keinem gehört doch alles oder nichts. Alle oder keine sind Mütter oder Väter, alle oder keine sind Opfer oder Täter. Keine oder alle sind Töchter oder Söhne, keine oder alle sind Brüder oder Schwestern. Alle lieben oder keine, alle lieben oder keine, alle lieben oder keine. Bitte schwänzen, weil sie nicht nur bekämpfen durch Angrenzen. Ein Sozialarbeiter arbeitet nicht sozial, denn er arbeitet nur für sein Kapital. Auch wenn sie längst gestorben sind, dann leben sie noch heute diese Meuten. Und viele auf der Flucht vor ihnen sind längst tot, doch wer klaut ihnen das täglich Brot? Wie dein Verkehr, da ist der Geschlechtsverkehr. Aus der Mitte kommt der Hass, politisiert sich schwer in jede Richtung. Befriedigt sich bei dem Planismus Spaß und nimmt das Liebe seine Lust auf die Vernichtung. Der Rückgicht liegt der allen hier zum tiefen Glück und niemand ist um nichts verlangt, das nur zurück. Alle lieben oder keine, alle lieben oder keine, alle lieben oder keine, alle lieben oder keine. Alle oder keine sind Mütter oder Väter, alle oder keine sind Opfer oder Täter. Keine oder alle sind Töchter oder Söhne, keine oder alle sind Brüder oder Schwestern. Befriedigt sich bei dem Sadismus Spaß und nimmt das Liebe seine Lust auf die Vernichtung. Wer wirklich liebt, der allen hilft zum tiefen Glück und niemand lässt und nicht verlangt das nur zurück.